Wo keins ist, ist eins. Eine Sendung über Dialektik. Wir hören zunächst einmal von Max Dölemen aus seinem Album Jakobs Traum, gesungen von Andrea Schudack, den Psalm 137, ein Psalm, der die Verbindung des Judentums mit Jerusalem, den inneren Zusammenhang von Judentum und Zionismus, der manchmal geleugnet wird, einschlägig belegt. FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir haben uns in den vorigen Sendungen ausführlicher, vielleicht noch nicht einmal ausführlich genug, mit dem Wirklichkeitskapitel in Hegels Wissenschaft der Logik beschäftigt. Wer noch über keine Hegel-Ausgabe verfügt, kann über den gerade eingerichteten Blog www. Und dann in einem Wort ohne Satzzeichen, wo keins ist, ist eins, .blogspot.com, die Texte insgesamt noch einmal nachvollziehen. Das dürfte nach den letzten Sendungen schon etwas leichter gehen. Hegels dialektischer Begriff der Wirklichkeit fasst die Wirklichkeit als Einheit von Innerlichkeit und Äußerlichkeit auf. Sei es als Einheit des Seins, als Äußerlichkeit, und des Wesens, Innerlichkeit, sei es als Einheit des Wesens, als Reflexion, und der Existenz als wesentlichem Sein. Auf der formellen ersten Stufe geht der Begriff vom Sein aus, die Reflexion in sich als formelle Möglichkeit. Hier hat Hegel die rationalistische Philosophie von Leibniz, die alle möglichen Welten von ihrer widerspruchsfreien Denkbarkeit her definiert, als Vorbild. Die reine Identität mit sich widerspricht sich Hegel zufolge allerdings, weil in der Welt widersprüchliche Möglichkeiten vorhanden sind. Daher bekommt die Möglichkeit einen auf den Hut und es wird übergegangen zur Notwendigkeit als Einheit von Wirklichkeit und Möglichkeit. Diese Notwendigkeit bestimmt allerdings gerade das, was möglich und unmöglich ist. Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze und so weiter stellen sich nicht unmittelbar in der Wirklichkeit als Vorhandenes dar. Wirklichkeit schlägt um in Möglichkeit und Möglichkeit in Wirklichkeit, da das Vorhandene auch anders sein kann, als es ist, also mit Zufälligkeit behaftet ist. Dieses Umschlagen ist die absolute Unruhe des Werdens. Das Zufällige bestimmt Hegel als ein Wirkliches, das zugleich nur möglich ist. Es ist an sich auch ein anderes, als es aktual ist. Die neue Unmittelbarkeit, die aus dieser Reflexionsbewegung hervorgeht, ist die reale Wirklichkeit, das heißt existierende Dinge mit mannigfaltigen Inhaltsbestimmungen. An dieser realen Wirklichkeit tritt ihr Negatives hervor, die Bedingungen einer Sache, die noch nicht in Existenz getreten ist. Diese existieren noch in einer vorhandenen Wirklichkeit, aber sind bereits die Bedingungen einer veränderten Wirklichkeit. Sie sind die Bedingungen, ohne die ein Neues nicht sein kann, denn es muss trotz Diskontinuität zum Alten, aus dem Alten hervorgehen können. Die Verwirklichung der Sache hebt auch die reale Möglichkeit auf, sodass eine Einheit der realen Wirklichkeit und Möglichkeit entsteht. Damit haben wir eine reale Notwendigkeit, die aber eine relative Notwendigkeit ist, da sie ja in einer Voraussetzung im Zufälligen gründet. Diese Zufälligkeit macht wie jedes Unmittelbare den Anfang. Am Ende soll allerdings dieser Anfang vermittelt sein, selber gesetzt sein. Das Ende ist immer die vermittelte Einheit von Unmittelbarkeit und Vermittlung. Die Zufälligkeit ist so selber vermittelt durch die Bewegung der relativen Notwendigkeit. Und so kommen wir zum letzten Punkt, den Hegel im Kapitel Wirklichkeit thematisiert, die absolute Notwendigkeit. Absolut heißt auch hier losgelöst von den Relationen, aber dies geschieht bei Hegel nicht einfach durch abstrakte Negation der Beziehung, sondern durch ihre Aufhebung, durch ihre Integration in den übergreifenden Zusammenhang. Hegel eliminiert nicht den Zufall, sondern integriert ihn. Darin ist logisch auch schon das von Marx formulierte Wertgesetz oder ökonomische Bewegungsgesetz vorgebildet, nach dem das Zufällige im Durchschnitt das notwendige Allgemeine ausmacht. Der Wert hat ja die gesellschaftliche Durchschnittsarbeitszeit, die zur Reproduktion einer Ware notwendig ist, als Substanz. Die einzelne, zufällige Arbeitszeit kann ja nicht die Allgemeinheit des Werts bestimmen, weil sonst die vom ungeschickten und faulen erzeugte Ware mehr Wert hätte als die vom geschickten, fleißigen. Aber dennoch bestimmen die Zufälligkeiten das Notwendige, Substanzielle. Aber niemals unmittelbar, sodass Abweichungen in der Empirie das Gesetz nicht in Frage stellen können. Auch Marx setzt allerdings die Substantialität zunächst einmal voraus, geht von einer Einheit von Wert und Preisen aus, um dann später die Differenz und widerspruchsvolle Einheit zu thematisieren. Da half Marx das Studieren der Hegelschen Logik, insbesondere der Wesenslogik, an dem Ende wir uns bald befinden werden. Was zunächst theoretisch konstruiert wird und postuliert wird, muss im Laufe der Argumentation eingeholt werden. Die theoretischen Setzungen müssen sich als durch die Handlung der Individuen erzeugte und sich immer wieder reproduzierende erweisen. Auch die Voraussetzungen des Kapitalismus, freie Lohnarbeiter, müssen erst einmal von ihren Produktionsmitteln getrennt werden, damit sie mit ihnen über den Arbeitsvertrag verbunden werden können. Diese Trennung der unmittelbaren Produzenten von den Mitteln ihrer Reproduktion, historisch bekannt als Bauernlegen und so weiter, hatte Marx historisch im Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation thematisiert. Aber das Kapital reproduziert diese Trennung permanent. Man kann also von einer Permanenz der ursprünglichen Akkumulation sprechen, wie das einmal Oskar Nick getan hat. Der historische Zwang und die Gewalt verwandeln sich in den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse und dieser Sachverhalt wird zum allgemeinen Vorurteil für alle. Die Bedingungen des Kapitalismus werden vom Kapitalismus selber produziert, nachdem sie einmal historisch sich etabliert hatten. Bei Hegel ist eine solche Argumentation vorgebildet. Seine Logik vollzieht das, was sich in der ökonomischen Wirklichkeitskonstitution vollzieht, bewusstlos nach. Hegel drückt das alles abstrakter aus, aber wenn die zufällige Bedingung selbst Resultat ist, das die Notwendigkeit bedingt, haben wir eine absolute Notwendigkeit. Das heißt, dass die Voraussetzung eines Systems aus dem System gesetzt ist, was bei Hegel unter dem Titel Substantialität läuft. Okay. Die absolute Notwendigkeit ist also die Wahrheit, in welche Wirklichkeit und Möglichkeit überhaupt sowie die formelle und reale Notwendigkeit zurückgeht. Sie ist, wie sich ergeben hat, das Sein, das in seiner Negation im Wesen sich auf sich bezieht und Sein ist. Sie ist ebenso sehr einfache Unmittelbarkeit oder reines Sein als einfache Reflexion in sich oder reines Wesen. Sie ist dies, dass dies beides ein und dasselbe ist. Das schlechthin Notwendige ist nur, weil es ist. Es hat sonst keine Bedingung noch Grund. Es ist aber ebenso reines Wesen. Sein Sein ist die einfache Reflexion in sich. Es ist, weil es ist. Als Reflexion hat es Grund und Bedingung. Aber es hat nur sich zum Grunde und Bedingung. Es ist an sich Sein. Aber sein an sich Sein ist seine Unmittelbarkeit. Seine Möglichkeit ist seine Wirklichkeit. Es ist also, weil es ist. Als das Zusammengehen des Seins mit sich ist es Wesen. Aber weil dies Einfache ebenso die unmittelbare Einfachheit ist, ist es Sein. Hier sind wir wieder zum Anfang zurückgekehrt. Das spinozistische Absolute oder die Substanz oder absolute Identität und Notwendigkeit. Hier sind wir wieder beim absoluten Verhältnis, das nun das letzte Kapitel der Wesenslogik ausmacht. Es beschreibt die Kategorien der Relation bei Kant, Substantialität, Kausalität und Wechselwirkung. Anders als bei Kant sollen allerdings bei Hegel, in der Tradition von Fichte und Schelling, sollen alle Kategorien auseinander hergeleitet werden. Substanz und Akzidenz befinden sich in einer Einheit. Die absolute Notwendigkeit ist absolutes Verhältnis, weil sie nicht das Sein als solches ist, sondern das Sein, das ist, weil es ist, das Sein als die absolute Vermittlung seiner mit sich selbst. Dieses Sein ist die Substanz. Als die letzte Einheit des Wesens und Seins ist sie das Sein in allem Sein. Weder das unreflektierte Unmittelbare, noch auch ein abstraktes, hinter der Existenz und Erscheinung stehendes, sondern die unmittelbare Wirklichkeit selbst und diese als absolutes Reflektiertsein in sich, als an und für sich Seiendes Bestehen. Die Substanz als diese Einheit des Seins und der Reflexion ist wesentlich das Scheinen und Gesetztsein ihrer. Das Scheinen ist das sich auf sich beziehende Scheinen, so ist es. Dieses Sein ist die Substanz als solche. Umgekehrt ist dieses Sein nur das mit sich identische Gesetztsein. So ist es scheinende Totalität, die Akzidentalität. Die Bestimmung der Substanz bei Spinoza als causa sui, Ursache seiner selbst, nimmt Hegel ernster als Spinoza. Die Substantialität geht in die Kausalität über. Die Substanz ist Ursache, sofern sie gegen ihre Auflösung in Akzidentalität in sich reflektiert ist und die ursprüngliche Sache, also Ursache, ist eine Aktuosität der Substanz. Diese Bewegung der Akzidentalität ist die Aktuosität der Substanz als ruhiges Hervorgehen ihrer selbst. Sie ist nicht tätig gegen etwas, sondern nur gegen sich als einfach widerstandsloses Element. Das Aufheben eines Vorausgesetzten ist der verschwindende Schein. Erst indem das unmittelbare Aufhebenden Tun, oh Gott, erst indem das unmittelbare Aufhebenden Tun, wird dies Unmittelbare selbst oder ist jenes Scheinen. Das Anfangen von sich selbst ist erst das Setzen dieses Selbsts, von dem das Anfangen ist. Die Substanz als diese Identität des Scheinens ist die Totalität des Ganzen und begreift die Akzidentalität in sich. Und die Akzidentalität ist die ganze Substanz selbst. Der Unterschied ihrer in die einfache Identität des Seins und in den Wechsel der Akzidenzen an derselben ist eine Form ihres Scheins. Jenes ist die formlose Substanz des Vorstellens, dem der Schein sich nicht als Schein bestimmt hat, sondern das als an einem absoluten, an solcher unbestimmten Identität festhält, die keine Wahrheit hat, nur die Bestimmtheit der unmittelbaren Wirklichkeit oder ebenso des An-sich-Seins oder der Möglichkeit ist. Formbestimmungen, welche in die Akzidentalität fallen. Die andere Bestimmung, der Wechsel der Akzidenzen, ist die absolute Formeinheit der Akzidentalität, die Substanz als die absolute Macht. Wenn die Akzidenzen wechseln, die Substanz als das Identische, die Macht bleibt, die alles zusammenhält, so können wir die Substanz in Ursache und Wirkung scheiden. Die Substanz ist so etwas wie ein geschlossenes System, wie sie beim Energieerhaltungssatz zum Beispiel auch vorliegt. Der Energiezustand bleibt Veränderung der Akzidenzen erhalten. Der Energiezustand, also beispielsweise, wenn wir übergehen von Bewegungsenergie in elektrische Energie, nicht beim Generator, da bleibt der Energiezustand, nicht abzüglich jetzt der Reibung, die da auch noch flöten geht, nicht, bleibt insgesamt immer erhalten. Und diese beiden Bestimmungen von Bewegungsenergie und elektrischer Energie, die wären jetzt Akzidenzien der einen Substanz, die sich dort erhält. Verändere ich also eine Akzidenz, etwa heize den Dampfkessel, so kommt Bewegungsenergie heraus. Folglich muss sich eine andere verändern. Ändert sich die andere Akzidenz. Das Substantialitätsverhältnis ist also zunächst sie nur, dass sie sich als formelle Macht offenbart, deren Unterschiede nicht substanziell sind. Sie ist in der Tat nur als Inneres der Akzidenzen und diese sind nur an der Substanz. Oder dies Verhältnis ist nur die scheinende Totalität als Werden, aber sie ist ebenso sehr Reflexion. Die Akzidentalität, die an sich Substanz ist, ist eben darum auch gesetzt als solche, so ist sie bestimmt als sich auf sich beziehende Negativität gegen sich. Bestimmt als sich auf sich beziehende einfache Identität mit sich und ist für sich seiende mächtige Substanz. So geht das Substantialitätsverhältnis in das Kausalitätsverhältnis über. Es erweist sich also eine Akzidenz als Ursache, die etwas bewirkt, nämlich die Wirkung. Die Substanz ist Macht und in sich reflektierte, nicht bloß übergehende, sondern die Bestimmungen setzende und von sich unterscheidende Macht. Als in ihrem Bestimmen sich auf sich selbst beziehend, ist sie selbst das, was sie als Negatives setzt oder zum Gesetztsein macht. Dieses ist somit überhaupt die aufgehobene Substantialität, das nur Gesetzte, die Wirkung. Die für sich seiende Substanz aber ist die Ursache. Dies Kausalitätsverhältnis ist zunächst nur dies Verhältnis von Ursache und Wirkung. So ist es das formelle Kausalitätsverhältnis. Das bedeutet, dass die Ursache nichts enthält, was nicht die Wirkung enthält. Die Ursache ist nur Ursache, insofern sie eine Wirkung hervorbringt. Und die Ursache ist nichts als diese Bestimmung, eine Wirkung zu haben. Und die Wirkung nichts als dies, eine Ursache zu haben. Die Identität der Ursache in ihrer Wirkung mit sich ist das Aufheben ihrer Macht und Negativität. Daher die gegen die Formunterschiede gleichgültige Einheit, der Inhalt. Er ist daher nur an sich auf die Form, hier die Kausalität, bezogen. Sie sind somit als verschieden gesetzt und die Form gegen den Inhalt eine selbst nur unmittelbar wirkliche, eine zufällige Kausalität. Ferner der Inhalt so als Bestimmtes ist ein verschiedener Inhalt an ihm selbst. Und die Ursache ist ihrem Inhalte nach bestimmt, damit ebenso die Wirkung. Der Inhalt, da das Reflektiertsein hier auch unmittelbare Wirklichkeit ist, ist insofern das Wirkliche, aber die endliche Substanz. Dies ist nunmehr das Kausalitätsverhältnis in seiner Realität und Endlichkeit. Als formell ist es das unendliche Verhältnis der absoluten Macht, deren Inhalt die reine Manifestation der absoluten Macht, deren Inhalt die reine Manifestation oder Notwendigkeit ist. Als endliche Kausalität hingegen hat es einen gegebenen Inhalt und verläuft sich als ein äußerlicher Unterschied an diesem Identischen, das in seinen Bestimmungen eine und dieselbe Substanz ist. Wir haben nun zwei Inhalte, wovon einer als Ursache, als Inhalt ausgezeichnet ist. Wenn es regnet, wird die Erde nass. Der Regen zum Beispiel ist Ursache der Feuchtigkeit, welche seine Wirkung ist. Der Regen macht nass. Dies ist ein analytischer Satz. Dasselbe Wasser, was der Regen ist, ist die Feuchtigkeit. Als Regen ist dies Wasser nur in der Form einer Sache für sich. Als Wässerigkeit oder Feuchtigkeit dagegen ist es ein Adjektives, ein Gesetztes, das nicht mehr sein Bestehen an ihm selbst haben soll. Und die eine Bestimmung wie die andere ist ihm äußerlich. Ein anderes Beispiel sind die Pigmente der Farben, die Hegel als Ursache der Farben beschreibt. Pigmente kann man heute in Fachgeschäften kaufen, also so Maler, die sich ihre Farben selbst mischen, kaufen die sich da dieses Zeugs dann in Dosen. Nicht? Sie gehören, wenn wir die Dose jetzt öffnen, ebenso zur Wirklichkeit als die Farben, die Eigenschaften von Dingen sind, sofern diese auf das Auge oder andere Dinge bezogen sind. Beispielsweise heute eine Kamera oder so etwas. Sie sind eine äußere Form des Tätigen, wie sich Hegel ausdrückt. Die Ursache, zum Beispiel der Maler oder der stoßende Körper, hat wohl noch einen anderen Inhalt. Jener als die Farben und deren sie zum Gemälde verbindende Form. Einen anderen Inhalt. Jener als die Farben, okay. Die Ursache, zum Beispiel der Maler oder der stoßende Körper, hat wohl noch einen anderen Inhalt. Jener als die Farben und deren sie zum Gemälde verbindende Form, dieser als eine Bewegung von bestimmter Stärke und Richtung. Allein dieser weitere Inhalt ist ein zufälliges Beiwesen, das die Ursache nichts angeht. Was der Maler sonst für Qualitäten enthält, abstrahiert davon, dass er Maler dieses Gemäldes ist. Dies tritt nicht in dieses Gemälde ein. Nur was von seinen Eigenschaften sich in der Wirkung darstellt, ist in ihm als Ursache vorhanden. Nach seinen übrigen Eigenschaften ist er nicht Ursache. So, ob der stoßende Körper Stein oder Holz, grün, gelb ist und so fort, dies tritt nicht in seinen Stoß ein. Insofern ist er nicht Ursache. Hier haben wir übrigens die künstlerische Arbeit dabei. Sie wird nicht als unmittelbare Wirkung verstanden, sondern die Wirkungen werden zum Beispiel von Materien wie Pigmenten ausgelöst. Das Werk hat gegenüber dem Künstler also schon eine Selbstständigkeit und wirkt materiell, so wie andere Naturdinge auch. So ist die Pistolenkugel, die den Vater tötete, nicht die Ursache der Gebildetheit des Sohnes, der durch den Tod des Vaters in intellektuell bessere Umstände kam. Der Krieg oder dessen Ursache ja ebenso wenig. Der Schuss für sich ist nicht die Ursache, sondern seine Verknüpfung mit anderen wirkenden Bestimmungen, zum Beispiel der Besuch von Schule und Universität. Hegel versucht, die Begriffe Ursache und Wirkung noch weiter einzugrenzen und von Umständen und notwendigen Bedingungen zu unterscheiden. Insbesondere die Verwendung des Kausalitätsverhältnisses auf die Verhältnisse des physisch-organischen und geistigen Lebens hält er für meist unstatthaft. Hier zeigt sich das, was als Ursache genannt wird, freilich von anderem Inhalte als die Wirkung, Darum aber, weil das, was auf das Lebendige wirkt, von diesem selbstständig bestimmt, verändert und verwandelt wird. Weil das Lebendige die Ursache nicht zu ihrer Wirkung kommen lässt. Das heißt, sie als Ursache aufhebt. So ist es unstatthaft gesprochen, dass die Nahrung die Ursache des Blutes oder diese Speisen oder Kälte, Nässe, Ursachen des Fiebers und so fort seien. So unstatthaft es ist, das ionische Klima als die Ursache der homerischen Werke oder Cäsars Ehrgeiz als die Ursache des Untergangs der republikanischen Verfassung Roms anzugeben. In der Geschichte überhaupt sind geistige Massen und Individuen im Spiele und in der Wechselbestimmung miteinander. Die Natur des Geistes ist es aber noch in viel höherem Sinne als der Charakter des Lebendigen überhaupt. Vielmehr nicht ein anderes, ursprüngliches in sich aufzunehmen oder nicht eine Ursache sich in ihn kontinuieren zu lassen, sondern sie abzubrechen und zu verwandeln. Welche Verhältnisse aber der Idee angehören und bei ihr erst zu betrachten sind? Dies kann hier noch bemerkt werden, dass, insofern das Verhältnis von Ursache und Wirkung, obwohl in uneigentlichem Sinn zugelassen wird, die Wirkung nicht größer sein könne als die Ursache. Denn die Wirkung ist nichts weiter als die Manifestation der Ursache. Es ist ein gewöhnlich gewordener Witz in der Geschichte, aus kleinen Ursachen große Wirkungen entstehen zu lassen und für die umfassende und tiefe Begebenheit eine Anekdote als erste Ursache aufzuführen. Den heute berühmten Schmetterlingsflügelschlag, der einen Orkan einlöst, hätte Hegel für einen Witz oder Missverständnis gehalten. Der junge Mann, dem eine Fee erschienen war, die ihm den Wunsch erfüllte, ein Prinz zu werden und eine schöne Prinzessin zu erhalten, die allerdings ihn dann mit den Worten wachküsste, Ferdinand, lass uns nach Sarajevo gehen, ist ja auch nicht Ursache des Ersten Weltkriegs. Da wir hier aber beim realen Kausalitätsverhältnis sind, haben wir Bestimmtheit, das heißt Inhalt und Form sind verschieden und gleichgültig. Die Formbestimmung ist auch Inhaltsbestimmung. Ursache und Wirkung, die beiden Seiten des Verhältnisses, sind daher auch ein anderer Inhalt. Oder der Inhalt, weil er nur als Inhalt einer Form ist, hat ihren Unterschied an ihm selbst und ist wesentlich verschieden. Aber indem diese seine Form das Kausalitätsverhältnis ist, dass ein in Ursache und Wirkung identischer Inhalt ist, so ist der verschiedene Inhalt äußerlich mit der Ursache einerseits und andererseits mit der Wirkung verbunden. Er tritt somit nicht selbst in das Wirken und in das Verhältnis ein. Der äußerliche Inhalt als ein Verhältnisloser ist eine unmittelbare Existenz. Sofern der Inhalt aber unmittelbare Identität der Ursache und Wirkung ist, ist er auch unmittelbar seiende Identität, irgendein Ding, das eine Mannigfaltigkeit von Bestimmungen seines Daseins hat, von dem eine die Ursache ist oder Wirkung in bestimmter Hinsicht. Ursache und Wirkung haben in diesem ihr Substrat, ihr wesentliches Bestehen. Dieses Ding ist nach Hegel aber nicht nur Substrat, sondern auch Substanz. Denn es ist das identische Bestehen nur als des Verhältnisses. Ferner ist sie endliche Substanz, denn sie ist bestimmt als unmittelbare gegen ihre Ursächlichkeit. Aber sie hat zugleich Kausalität, weil sie ebenso sehr nur das Identische als dieses Verhältnisses ist. Als Ursache nun ist dieses Substrat die negative Beziehung auf sich, aber es selbst, worauf es sich bezieht, ist erstens ein Gesetztsein, weil es als unmittelbar Wirkliches bestimmt ist. Dies Gesetztsein als Inhalt ist irgendeine Bestimmung überhaupt. Zweitens ist ihm die Kausalität äußerlich. Diese macht somit selbst sein Gesetztsein aus. Indem es nun ursächliche Substanz ist, besteht seine Kausalität darin, sich negativ auf sich, also auf sein Gesetztsein und äußere Kausalität zu beziehen. Das Wirken dieser Substanz fängt daher von einem Äußeren an, befreit sich von dieser äußeren Bestimmung und seine Rückkehr in sich ist die Erhaltung seiner unmittelbaren Existenz und das Aufheben seiner Gesetzten und damit seiner Kausalität überhaupt. Der rollende Stein ist eine Ursache, die eine Bestimmung, nämlich seine Bewegung hat. Aber dies ist eine Abstraktion, denn der Stein enthält auch noch andere Bestimmungen wie Farbe, Gestalt und so weiter. Hegel wird in der Begriffslogik noch vom Urteil als Urteilung des Begriffs sprechen. Ein Ganzes wird geteilt und dann später per Schluss wieder zusammengefügt. Im Urteil etwa die Rose ist rot, wird hier nur eine Eigenschaft herausgestellt. Und abgesehen davon, was die Rose noch ist, duftend, innerlich gestaltet und so weiter. Auch hier beim Kausalitätsverhältnis ist einmal die Bestimmung, äußerliche Kausalität zu sein. Aber das ist nur eine Seite. Hegel macht es am Regen klar, der ja Regen ist, und die Ursache dafür, dass die Erde nass wird. Aber die Kausalität ist auch seine eigene. Dies ist darin vorhanden, dass sein substanzielles Bestehen seine identische Beziehung auf sich ist. Diese aber ist nunmehr als Gesetztsein bestimmt. Sie ist also zugleich eine negative Beziehung auf sich. Seine Kausalität, welche sich auf sich als auf das Gesetztsein oder als ein Äußeres richtet, besteht daher darin, es aufzuheben und durch die Entfernung desselben in sich zurückzukehren. Somit insofern nicht in seinem Gesetztsein identisch mit sich zu sein, sondern nur seine abstrakte Ursprünglichkeit wiederherzustellen. Oder der Regen ist Ursache der Nässe, welche dasselbe Wasser ist als jener. Dieses Wasser hat die Bestimmung, Regen und Ursache zu sein. Regen und Ursache zu sein, dadurch, dass sie von einem anderen in ihm gesetzt ist. Eine andere Kraft oder was es sei, hat es in die Luft erhoben und in eine Masse zusammengebracht, deren Schwere es fallen macht. Seine Entfernung von der Erde ist eine seiner ursprünglichen Identität mit sich, der Schwere, fremde Bestimmung. Seine Ursächlichkeit besteht darin, dieselbe zu entfernen und jene Identität wiederherzustellen. Damit aber auch seine Kausalität aufzuheben. Hegel geht nun auf den unendlichen Regress von Ursache zu Ursache ein. Das ist die zweite Bestimmung der Kausalität. Jede Ursache ist wiederum Wirkung einer Ursache und das ins Unendliche. Das hängt mit der Endlichkeit zusammen, die wir bei der Ursache jedes Mal finden. Das geht auch umgekehrt. Jede Wirkung ist wiederum Ursache einer anderen Wirkung. Mit der Wirkung ist es unmittelbar der nämliche Fall. Oder vielmehr der unendliche Progress von Wirkung zu Wirkung ist ganz und gar dasselbe, was der Regress von Ursache zu Ursache ist. In diesem wurde die Ursache zur Wirkung, welche wieder eine andere Ursache hat. Ebenso wird umgekehrt die Wirkung zur Ursache, die wieder eine andere Wirkung hat. Die betrachtete, bestimmte Ursache fängt von einer Ursächlichkeit an und kehrt in ihrer Wirkung nicht als Ursache in sich zurück, sondern verliert vielmehr die Kausalität darin. Aber umgekehrt kommt die Wirkung an ein Substrat, welches Substanz ursprünglich sich auf sich beziehendes Bestehen ist. An ihm wird daher dieses Gesetztsein zum Gesetztsein. Das heißt, diese Substanz, indem eine Wirkung in ihr gesetzt wird, verhält sich als Ursache. Aber jene erste Wirkung, das Gesetztsein, das an sich äußerlich kommt, ist ein anderes als die zweite, die von ihr hervorgebracht wird. Denn diese zweite ist bestimmt als ihre Reflexion in sich, jene aber als eine Äußerlichkeit an ihr. Aber weil die Kausalität hier die sich selbst äußerliche Ursächlichkeit ist, so kehrt sie auch ebenso sehr in ihrer Wirkung nicht in sich zurück, wird sich darin äußerlich. Ihre Wirkung wird wieder gesetzt sein an einem Substrate als einer anderen Substanz, die aber ebenso es zum Gesetztsein macht oder sich als Ursache manifestiert, ihre Wirkung wieder von sich abstößt und sofort in das Schlecht Unendliche. Das Schlecht Unendliche, so kann man das bei Hegel immer wieder sehen, muss in einem wahren Unendlichkeiten aufgehoben werden. Die Ursache erlöscht in der Wirkung, aber stellt sich darin wieder her. Die Kausalität setzt sich voraus und bedingt sich. Das Substrat ist bestimmt als Voraussetzung und gegen die wirkende Kausalität gesetzt. Dies führt Hegel auf das Actio-Reactio-Prinzip, das, was wir aus der Physik kennen. Die Kausalität ist voraussetzendes Tun, verwiesen auf ein Substrat, über das sie Macht oder Gewalt hat, also eine passive Substanz. Passiv ist das Unmittelbare oder an sich Seiende, das nicht auch für sich ist, das reine Sein oder das Wesen, das nur in dieser Bestimmtheit der abstrakten Identität mit sich ist. Der Passiven steht die als negativ sich auf sich beziehende, die wirkende Substanz gegenüber. Sie ist die Ursache, insofern sie sich in der bestimmten Kausalität durch die Negation ihrer selbst aus der Wirkung wiederhergestellt hat. Ein anderes, das in seinem Anderssein oder als Unmittelbares sich wesentlich als setzend verhält und durch seine Negation sich mit sich vermittelt. Die Kausalität hat deswegen hier kein Substrat mehr, dem sie inherierte, und ist nicht Formbestimmung gegen diese Identität, sondern selbst die Substanz. Oder das Ursprüngliche ist nur die Kausalität. Das Substrat ist die passive Substanz, die sie sich vorausgesetzt hat. Diese Ursache wirkt nun, denn sie ist die negative Macht auf sich selbst. Zugleich ist sie ihr Vorausgesetztes. So wirkt sie auf sich als auf ein anderes, auf die passive Substanz. Indem die Ursache auf sich als auf ein anderes wirkt, wird allerdings nach Hegel durch eine andere Gewalt nur der passiven Substanz ihr Recht angetan. Das bedeutet, dass sie ihre Unmittelbarkeit verliert, die ihr fremde Substantialität verliert. Was sie als Fremdes erhält, als vermittelt, als Gesetztsein bestimmt zu sein, ist ihre eigene Bestimmung. Sie bekommt sozusagen das, was sie braucht, nicht? Das ist so wie beim Heiratsvermittler, nicht? Da bekommt man auch immer nicht die Frau, die man will, sondern die Frau, die man braucht. Also was sie als Fremdes erhält, als Vermittler, als Gesetztsein bestimmt zu sein, ist ihre eigene Bestimmung. Dies ist eine Verkehrung der passiven Substanz zur Ursache, wie Hegel das ausdrückt. Hierdurch, dass die passive Substanz nun selbst in Ursache verkehrt ist, wird erstlich die Wirkung in ihr aufgehoben. Darin besteht ihre Gegenwirkung überhaupt. Sie ist an sich das Gesetztsein als passive Substanz. Auch ist das Gesetztsein durch die andere Substanz in ihr gesetzt worden, insofern sie nämlich die Wirkung derselben an ihr bekam. Ihr Gegenwirkung enthält daher ebenso das Gedoppelte, dass nämlich erstlich, was sie an sich ist, gesetzt wird, zweitens, als was sie gesetzt wird, sich als ihr an sich sein darstellt. Sie ist an sich gesetzt sein, daher erhält sie eine Wirkung an ihr durch die andere. Aber dies Gesetztsein ist umgekehrt ihr eigenes an sich sein. So ist dies ihre Wirkung. Sie selbst stellt sich als Ursache dar. Und ebenso geht die Gegenwirkung gegen die erste wirkende Ursache. Diese wird in der Wirkung aufgehoben. In der Wirkung hat die Ursache ihre substanzielle Wirklichkeit und sie verschwindet damit auch mit ihr. In der bestimmten Kausalität wird die Substanz, auf welche gewirkt wird, zwar auch wieder Ursache, sie wirkt hiermit dagegen, dass eine Wirkung in ihr gesetzt wurde. Aber sie wirkte nicht zurück gegen jene Ursache, sondern setzte ihre Wirkung wieder in eine andere Substanz, wodurch der Progress von Wirkungen ins Unendliche zum Vorschein kam. Weil hier die Ursache in ihrer Wirkung nur erst an sich mit sich identisch ist, daher einerseits in einer unmittelbaren Identität in ihrer Ruhe verschwindet, andererseits in einer anderen Substanz sich wieder erweckt. In der bedingten Kausalität hingegen bezieht die Ursache in der Wirkung sich auf sich selbst, weil sie ihr anderes als Bedingung, als Vorausgesetztes ist und ihr Wirken dadurch ebenso sehr werden als Setzen und Aufheben des anderen ist. Nun ist das bereits die Folgekategorie, nämlich der Wechselwirkung, die ja zunächst eine wechselseitige Kausalität von vorausgesetzten, sich bedingenden Substanzen ist. Jede ist zugleich passive und aktive Substanz. Die Wechselwirkung ist das Kausalitätsverhältnis in seiner vollständigen Entwicklung gesetzt. Hier bezieht sich nun Hegel auf Kants Urteilskraft, insbesondere auf die Bestimmung des Organismus als innere Zweckmäßigkeit. Die Wechselbestimmung von Ursache und Wirkung, jedes Glied bringt das andere hervor und setzt es voraus, jedes Teil ist Organ des Ganzen und das ganze Organ der Teile. Damit sind wir auch auf dem Sprung von der Notwendigkeit zur Freiheit. Die Wechselwirkung ist daher nur die Kausalität selbst. Die Ursache hat nicht nur Wirkung, nicht nur eine Wirkung, sondern in der Wirkung steht sie als Ursache mit sich selbst in Beziehung. Hierdurch ist die Kausalität zu ihrem absoluten Begriffe zurückgekehrt und zugleich zum Begriffe selbst gekommen. Sie ist zunächst die reale Notwendigkeit, absolute Identität mit sich, so dass der Unterschied der Notwendigkeit und die in ihr sich aufeinander beziehenden Bestimmungen, Substanzen, freie Wirklichkeiten gegeneinander sind. Die Notwendigkeit ist auf diese Weise die innere Identität. Die Kausalität ist die Manifestation derselben, worin ihr Schein des substanziellen Andersseins sich aufgehoben hat und die Notwendigkeit zur Freiheit erhoben ist. In der Wechselwirkung stellt die ursprüngliche Kausalität sich als ein Entstehen aus ihrer Negation, der Passivität, und als Vergehen in dieselbe, als ein Werden dar. Aber so, dass dies Werden zugleich ebenso sehr nur Scheinen ist. Das Übergehen in anderes ist Reflexion in sich selbst. Die Negation, welche Grund der Ursache ist, ist ihr positives Zusammengehen mit sich selbst. Ursache und Wirklichkeit sind nach Hegel nun ihre Identität selbstständig, wahre Unendlichkeit. Die negative Beziehung auf sich ist die Selbstständigkeit, ein Selbstverhältnis. Spinoza bestimmte so Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit. Hegel sieht in der Substanz die gesetzte Notwendigkeit, einen reinen Wechsel in sich selbst. Da steckt im Grunde genommen, was Hegel mit Schelling immer diskutierte, im Causa sui ja schon drin, Ursache seiner selbst, nicht, was die Substanz oder das Absolute definiert. Also Hegel sieht hier die Freiheit an der Stelle als Wahrheit der Notwendigkeit und den Begriff oder das Objekt als Wahrheit der Substanz. Damit sind wir schon in der subjektiven Logik oder der Logik des Begriffs als Begriff. Die absolute Substanz, als absolute Form sich von sich unterscheidend, stößt sich daher nicht mehr als Notwendigkeit von sich ab, noch fällt sie als Zufälligkeit in gleichgültige, sich äußerliche Substanzen auseinander, sondern unterscheidet sich einerseits in die Totalität, welche die vorhin passive Substanz Ursprüngliches ist, als die Reflexion aus der Bestimmtheit in sich, als einfaches Ganzes, das sein Gesetz Sein in sich selbst enthält und als identisch darin mit sich gesetzt ist. Das Allgemeine. Andererseits in die Totalität, die vorhin ursächliche Substanz, als in die Reflexion ebenso aus der Bestimmtheit in sich zur negativen Bestimmtheit, welche so als die mit sich identische Bestimmtheit ebenfalls das Ganze, aber als die mit sich identische Negativität gesetzt ist, das Einzelne. Unmittelbar aber, weil das Allgemeine nur identisch mit sich ist, indem es die Bestimmtheit als aufgehoben in sich enthält, also das Negative als Negatives ist, ist es dieselbe Negativität, welche die Einzelheit ist. Und die Einzelheit, weil sie ebenso das bestimmte Bestimmte, das Negative als Negatives ist, ist sie unmittelbar dieselbe Identität, welche die Allgemeinheit ist. Diese ihre einfache Identität ist die Besonderheit, welche vom Einzelnen, das Moment der Bestimmtheit, vom Allgemeinen, das Moment der Reflexion in sich als unmittelbare Einheit enthält. Diese drei Totalitäten sind daher eine und dieselbe Reflexion, welche als negative Beziehung auf sich in jene beiden sich unterscheidet, aber als in einen vollkommen durchsichtigen Unterschied, nämlich in die bestimmte Einfachheit oder in die einfache Bestimmtheit, welche ihre ein und dieselbe Identität ist. Dies ist der Begriff, das Reich der Subjektivität oder der Freiheit. Das Fortschreiten des Begriffs, so deutet es sich schon an, ist nicht mehr das Übergehen der Seinslogik, noch ist es das Scheinen in anderes der Wesenslogik, sondern es ist Entwicklung. Wir haben also bei Hegel unterschiedene dialektische Prozesse. Das Übergehen in anderes gehört in die Sphäre des Seins, das Scheinen in anderes in die Wesenslogik und dann die Logik des Begriffs oder die Bewegung des Begriffs als Entwicklung. In der Entwicklung wird dasjenige gesetzt, was an sich schon vorhanden ist. In der Realphilosophie, so zum Beispiel in der Naturphilosophie, ist es das organische Leben, das der Stufe des Begriffs entspricht. Berühmtes Beispiel ist die Pflanze, die sich aus dem Keim entwickelt. Hier handelt es sich allerdings zeitbedingt, die Evolutionstheorie hat sich ja noch nicht entwickelt, um keine Realgenese, sondern um Begriffsgenese, um begriffliche Entwicklung. Aber für Hegel sind die Formen des Begriffs der lebendige Geist des Wirklichen und wahrhaft wirklich ist nur das, was Kraft dieser begrifflichen Formen für sich selbst ist. Hier steckt also noch ein Stück Begriffsrealismus, also Universalienrealismus drin, nicht? Dass die Begriffe etwas sind, was nicht nur für uns ein Zeichen ist, das Dinge voneinander unterscheidet, sondern das Begriffliche ist auch dasjenige, was an sich selber in den Dingen die Dinge voneinander unterscheidet. Das heißt, es bedarf also nach Hegel etwas in den Dingen, nicht? In re, wie das auch im aristotelischen Begriffsrealismus heißt, nicht? Das ermöglicht, dass wir Unterscheidungen treffen, dass wir allgemeine Bestimmungen finden können. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnes hatte Hegel, wir hatten das letztes Mal zitiert, bereits auf das System von Spinoza bezogen. Das Allgemeine entspricht der Substanz, das Besondere den Attributen und das Einzelne den Modi. Spinoza steigt von dem Allgemeinen der Substanz herunter durch das Besondere, Denken und Ausdehnung zum Einzelnen, Modifikatio. Er hat alle drei Momente oder sie sind ihm wesentlich. Aber den Modus, wohin die Einzelheit fällt, erkennt er nicht für das Wesentliche oder nicht als Moment des Wesens selbst im Wesen. Sondern im Wesen verschwindet er oder er ist nicht zum Begriff erhoben. Denken hat nur die Bedeutung des Allgemeinen, nicht des Selbstbewusstseins. Dieser Mangel, die Vertilgung des Moments des Selbstbewusstseins im Wesen, ist es, was von einer Seite so sehr gegen das spinozistische System empört, weil es das Für-sich-Sein des menschlichen Bewusstseins, die sogenannte Freiheit, das heißt, ihm die leere Abstraktion des Für-sich-Seins aufhob und dadurch Gott von der Natur und dem menschlichen Bewusstsein unterschieden, nämlich an sich, im Absoluten, anderenteils aber das philosophisch Unbefriedigende hat, dass eben das Negative nicht an sich erkannt ist. Das Denken ist das absolut Abstrakte, eben dadurch ist es das absolut Negative. Es ist so in Wahrheit, aber so ist es nicht gesetzt als das absolut Negative. Hegel spricht jetzt von dem Begriff in dreierlei Weise, dem allgemeinen Begriff, dem besonderen Begriff und dem Einzelnen. In den einzelnen Fassungen der Logik hat er unterschiedliche Terminologien. In der großen Logik spricht er von dem Einzelnen und nicht von der Einzelheit. In anderen Fassungen spricht er von Allgemeinheit, Besonderheit und dem Einzelnen. Das ist nicht eindeutig, aber die Begriffsbestimmungen unterscheiden sich in identischer Weise. Er analogisiert Identität, Unterschied und Grund ebenso mit den drei Bestimmungen des Begriffs. Die Identität entspricht dem Allgemeinen, der Unterschied dem Besonderen und der Grund dem Einzelnen. Dann versucht er den Begriff des Begriffs mit Rousseaus Contrat Social zu erläutern. Die Volonté Générale, also der Gemeinwille, allgemeine Wille, ist Allgemeinheit, die Volonté de tout, die Besonderheit. Nicht der Allgemeinwille, also ist der Gemeinwille, der ist nicht identisch mit dem Willen aller Einzelnen oder auch der Mehrheitswille oder dergleichen. Nicht der generelle oder der universale Wille ist also nicht aus den einzelnen Willen, die sich ja auch ausschließen können und müssen, herleitbar. Das ergibt natürlich dann auch Probleme, diese Allgemeinheit überhaupt zu bestimmen, also insbesondere, wenn das ein Staat ist. Diese Analogie ist für die sich nach Hegel entwickelnde junghegelianische Bewegung und Marx von großer Bedeutung und sie ist relativ gut verständlich in der Enzyklopädiefassung, sodass wir sie aus der Enzyklopädie zitieren. Wenn vom Begriff gesprochen wird, So ist es gewöhnlich nur die abstrakte Allgemeinheit, welche man dabei vor Augen hat. Und der Begriff pflegt dann auch wohl als eine allgemeine Vorstellung definiert zu werden. Man spricht demgemäß vom Begriff der Farbe, der Pflanze, des Tieres und so weiter. Und diese Begriffe sollen dadurch entstehen, dass bei Hinweglassung des Besonderen, wodurch sich die verschiedenen Farben, Pflanzen, Tiere und so weiter voneinander unterscheiden, dass denselben gemeinschaftliche festgehalten werde. Dies ist die Weise, wie der Verstand den Begriff auffasst. Und das Gefühl hat recht, wenn es solche Begriffe für hohl und leer, für bloße Schemen und Schatten erklärt. Nun aber ist das Allgemeine des Begriffs nicht bloß ein gemeinschaftliches, welchem gegenüber das Besondere seinen Bestand für sich hat, sondern vielmehr das sich selbst Besondernde, Spezifizierende und in seinem Anderen in ungetrübter Klarheit bei sich selbst Bleibende. Es ist von der größten Wichtigkeit sowohl für das Erkennen als auch für unser praktisches Verhalten, dass das bloß Gemeinschaftliche nicht mit dem wahrhaft Allgemeinen, dem Universellen, verwechselt wird. Alle Vorwürfe, welche gegen das Denken überhaupt und dann näher das philosophische Denken vom Standpunkt des Gefühls aus erhoben zu werden pflegen, und die so oft wiederholte Behauptung von der Gefährlichkeit des angeblich zu weit getriebenen Denkens, haben ihren Grund in jener Verwechslung. Das Allgemeine in seiner wahren und umfassenden Bedeutung ist übrigens ein Gedanke, von welchem gesagt werden muss, dass es Jahrtausende gekostet hat, bevor derselbe in das Bewusstsein der Menschen getreten und welcher erst durch das Christentum zu seiner vollen Anerkennung gelangt ist. Die sonst so hochgebildeten Griechen haben weder Gott in seiner wahren Allgemeinheit gewusst, noch auch den Menschen. Die Götter der Griechen waren nur die besonderen Mächte des Geistes, und der allgemeine Gott der Nationen, war für die Athener noch der verborgene Gott. So bestand denn auch für die Griechen zwischen ihnen selbst und den Barbaren eine absolute Kluft. Und der Mensch als solcher war noch nicht anerkannt in seinem unendlichen Werte und seiner unendlichen Berechtigung. Man hat wohl die Frage aufgeworfen, worin der Grund davon liege, dass in dem modernen Europa die Sklaverei verschwunden sei und dann bald diesen, bald jenen besonderen Umstand zur Erklärung dieser Erscheinung angeführt. Der wahrhafte Grund, weshalb es im christlichen Europa keine Sklaven mehr gibt, ist in nichts anderem als im Prinzipe des Christentums selbst zu suchen. Die christliche Religion ist die Religion der absoluten Freiheit. Und nur für den Christen gilt der Mensch als solcher in seiner Unendlichkeit und Allgemeinheit. Was dem Sklaven fehlt, das ist die Anerkennung seiner Persönlichkeit. Das Prinzip der Persönlichkeit aber ist die Allgemeinheit. Der Herr betrachtet den Sklaven nicht als Person, sondern als selbstlose Sache. Und der Sklave gilt nicht selbst als Ich, sondern der Herr ist sein Ich. Der vorher erwähnte Unterschied zwischen dem bloß Gemeinschaftlichen und dem wahrhaft Allgemeinen findet sich in Rousseaus berühmtem Contrat Social auf eine treffende Weise dadurch ausgesprochen, dass darin gesagt wird, die Gesetze eines Staats müssten aus dem allgemeinen Willen, der Volonté générale, hervorgehen, brauchten aber deshalb gar nicht der Wille aller, Volonté de tous, zu sein. Rousseau würde in Beziehung auf die Theorie des Staats Gründlicheres geleistet haben, wenn er diesen Unterschied immer vor Augen behalten hätte. Der allgemeine Wille ist der Begriff des Willens. Und die Gesetze sind die in diesem Begriff begründeten besonderen Bestimmungen des Willens. Ein allgemeiner Wille, der nicht der aller Einzelnen ist oder der der Mehrheit, zu denken, ist nicht so einfach. Denn es ist ja gerade nicht sicher, dass der Wille der Einzelnen auch der richtige Gemeinwille oder allgemeine Wille ist. Der Ursprung des Begriffs der Volonté Générale ist theologischer Natur und findet sich bereits bei Arnauld und Pascal, also Blaise Pascal. Der Gemeinwille ist immer gut und wird nur böse, wenn er zu einem bestimmten partikularen Gegenstand herabsteigt. Bei Rousseau ist, um sicherzustellen, dass alle den Gemeinwillen auch wollen, die soziale Homogenität der Gesellschaft gefordert. Das Problem ist, wenn dies nicht der Fall ist und auch nicht erreichbar ist, wie man dahin gelangt. Wird das nicht reflektiert, kann daraus dann das auch totalitäre Konsequenzen haben. Im Gegensatz zu Hobbes' Unterwerfungsvertrag, in dem die Einzelnen auf unumschränkte Freiheit verzichten, wirkt es bei Rousseau mystisch, wie der Gemeinwille zustande kommen soll. Bei Hegel ist Allgemeines, Besonderes und Einzelnes immerhin begrifflicher, genauer bestimmt. Ich greife jetzt hier auf eine ältere Fassung der Logik in den Nürnberger Schriften zurück, weil es eine besonders kurze Formulierung beinhaltet. Das Allgemeine ist diese Einheit als positive, sich selbst gleiche, unbestimmte Einheit. Die Besonderheit ist die Bestimmung des Allgemeinen, aber so, dass sie im Allgemeinen aufgehoben ist oder das Allgemeine in ihr bleibt, was es ist. Die Einzelheit ist die negative Einheit oder die Bestimmung, die sich in Selbstbestimmung zusammenfasst. Nicht die Einzelheit, das Einzelne, nicht, stößt sich ab von allen anderen. Da wiederholt sich das Für-sich-Sein aus der Seinslogik mit ihrer Repulsion und Attraktion. Nicht? Also das wiederholt sich also sozusagen auf der Ebene des Begriffs noch einmal, nicht? Und wird da ja sogar zum Grund, nicht? Für Identität und Differenz oder Identität und Unterschied, nicht? Die sich in Allgemeinheit, Identität und Besonderheit niederschlagen. Das Allgemeine ist stets an die sich selbst Gleichheit als positive, während das Besondere durch den Bezug auf anderes gekennzeichnet ist. Und das Einzelne sich vom anderen abstößt und sich so auf sich bezieht. Das Einzelne bezeichnet Hegel auch als das, was das Wirkliche ist, mit dem Unterschied, dass es aus dem Begriff hervorgegangen ist. Das werden wir natürlich noch näher zu diskutieren haben in dieser und auch der Folgesendung, wo wir dann noch etwas genauer aufs Allgemeine, Besondere und Einzelne eingehen und Vergleiche anstellen werden mit Adornos negativer Dialektik, wo das Besondere ja auch ins, dialektisiert wird, nicht? Noch gegenüber Hegel hinaus. Nicht? Nach diesen Ausführungen haben wir aber etwas Musik verdient und zur Überraschung hören wir heute mal etwas von Clemens Nachtmann, der auch als Sozialwissenschaftler bekannt ist, sich auch viel mit Adorno beschäftigt hat und auch komponiert. Er lehrt übrigens momentan in Graz Kompositionslehre, nicht? Und komponiert jetzt ein Stück nach dem anderen. Dieses Stück und der Hort D, also draußen, nicht, außerhalb, ist das genannt worden, stammt aus dem Jahre 2004-05. Der Werkkommentar erläutert den Titel. Der Titel des Stückes, der sowohl räumlich unmittelbar nach außen als auch metaphorisch vermittelt ins Außerhalb bedeuten kann, spielt darauf an, dass es die Musik auf immer verschiedene Weise, aber dennoch fortwährend, wohin verschlägt, wo sie vielleicht gar nicht hin will. dass sie vom scheinbar vorgezeichneten Weg abzweigt, dass sie gar nicht außer sich gerät. So wäre das Diskontinuierliche das einzig Kontinuierliche des Stückes, das aus der Überraschung sein Formgesetz bezieht, wie es auch aus dem Zitat aus Hermann Brochs Novelle Ophelia aufscheint, das der Partitur als Motto beigegeben ist. Dass solches immanent musikalische wiederum auf ein, wenn man so will, utopisches Außerhalb verweist, das der gegenwärtige Weltzustand zugleich ermöglicht und verwehrt, ist in D'Or ebenfalls mit einbegriffen. FSK 93, wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Wir haben uns jetzt bis zum Begriff vorgearbeitet, Allgemeines, Besonderes und Einzelnes, und hatten da ein längeres Hegel-Zitat aus der Enzyklopädie, die das ein Zitat, das es wirklich in sich hat, weil da sehr viele Dinge diskutiert werden. Nicht zunächst einmal spricht Hegel ja vom gewöhnlichen Begriff, also ein Begriff, der durch Abstraktion von Gemeinsamkeiten der Dinge gebildet wird, also der sogenannte empirische Begriff. Nicht? Es hat ja verschiedene Abstraktionslehren gegeben, also die empirische Abstraktion ist wohl die simpelste Abstraktion, dass wir also alle Hunde, also verschiedene Hunde, Cockerspaniel, Schäferhunde, Pudel und so weiter auf den Begriff des Hundes bringen, indem wir also einen gemeinsamen Inbegriff von allem finden. Das sind Dinge, die heute ja etwas anders gemacht werden, jetzt zum Beispiel bei Tieren, wegen der Evolutionstheorie, die einen ganz anderen Artbegriff hat, wie die ganze Tradition, einschließlich Hegel ja noch. Nicht? Dort wird der Artbegriff dann zu einem Systembegriff sozusagen umfunktioniert, nicht? Ein geschlossenes System, ein geschlossenes reproduktives System, in dem sich also, in dem ein Lebewesen eine Art unter sich fruchtbare Nachkommen zeugen kann. Nicht? Das definiert also diesen etwas modernen Artbegriff. Der logische Artbegriff, wie er in der traditionellen Logik aber da vorliegt, nicht? Der stammt aus der Logik von Aristoteles. Und insbesondere in der Kategorienschrift, die auch für die hegelische Logik sehr von großer Bedeutung ist, weil da einige Begriffsbestimmungen daraus genommen werden, die handelt ja über die Usia, also den Substanzbegriff. Usia ist ins Lateinische manchmal mit Substantia übersetzt worden, aber manchmal auch als Essentia. Man kann also diesen Usia-Begriff als Wesen bezeichnen oder aber auch als Substanz. Und dieser Substanzbegriff ist in der einer der Jugendschriften, könnte man das nennen, von Aristoteles, in die Kategorienschrift. Das ist eines der sehr frühen Schriften. Da ist die Rede von einer ersten Substanz und einer zweiten Substanz. Die erste Substanz ist tatsächlich, also wie wir das hier auch gehabt haben, das Einzelne, nicht die, das oder das Wesentliche an den einzelnen Dingen, also das begriffliche Konzept des Einzelnen, während die zweite Substanz ein Allgemeines bestimmt, nämlich Gattungen und Arten. Wobei was Gattung und was Art ist, etwas abhängt von einer Hierarchie von Begriffen. Nicht? Wenn wir also nehmen wir mal an Tiere, nicht? Säugetiere, und die Säugetiere teilen sich dann auf wieder Hunde, Katzen, Rinder und was weiß ich, solche Dinge. Und da kann sich das auch mal verschieben, nicht? Wenn man also die Hunde kann man auch als als Art betrachten, man kann sie aber auch als Gattung betrachten, der verschiedenen Hundearten, die wieder Unterarten haben und so weiter. Das ist dann auch als eine Baumstruktur, der berühmte Porphyrius-Baum, die Philosophie-Tradition eingegangen. Und Porphyrius war es ja auch, der eine Interpretation, die Isagoge, so nannte sich diese Schrift, eine Einführung also in die aristotelische Kategorienschrift geschrieben hat, die dann sehr wichtig wurde für das Problem des Allgemeinen und des Besonderen, die nämlich das gesamte Mittelalter und vielleicht sogar bis heute andauernd einen Streit entfacht hat, das als Universalienstreit, Universalienproblem dann bekannt geworden ist, nicht? Wo es dann verschiedene Positionen, den Realismus, den platonischen Begriffsrealismus, den aristotelischen Begriffsrealismus, dann den Nominalismus mit seinen vielen Unterarten, Konzeptualismus und so weiter, gebildet hat, nicht? Und das Problem ist im Mittelalter noch unlösbar gewesen, nicht? Erst bei Kant fängt das ja an, dass man über die Konstitutionsproblematik dann Allgemeines und Besonderes in einer anderen Art und Weise aufeinander bezieht, nicht? Wobei das nominalistische Moment, dass wir Abstraktionen bilden, nicht, dass die Begriffe unserer Tätigkeit entspringen, da eine Rolle spielt, nicht? Aber auch, dass die Dinge selber, nun aber dann bekannt als Erscheinungen, auch ein begriffliches Moment haben, das man allgemein bezeichnen kann. Also so löst sich dann der Universalienstreit auf und bei Hegel finden wir dann dies weiterentwickelt. Und wenn er jetzt von Allgemeinen in einer anderen Hinsicht jetzt nicht diese empirische Verallgemeinerung spricht, nicht, sondern vom Staat selber als einem Allgemeinen oder von Gott als einem Allgemeinen, dann steckt da so einiges dahinter. Bis hin zu dem, was wir da auch gehabt haben, also bis hin zu der Anerkennung der Menschenrechte, nicht, der Verneinung der Sklaverei. Nicht der Herr betrachtet den Sklaven nicht als Person, sondern als selbstlose Sache. Das ist also berühmte Instrumentum Vocale, nicht, das sich dann vom Vieh nur noch unterscheidet, dass das Vieh Instrumentum Semivokale ist, nicht. Es kann nicht sprechen, sondern nur blöken. Und die Menschenrechte werden bei Hegel natürlich schon als im Christentum vorweggenommen gedacht, nicht? Das Christentum hätte also diese Allgemeinheit schon herausgebildet. Ich würde das sogar schon ins Judentum vorverlegen wollen, weil das dort auch schon ausgeführt worden ist. Das kann Hegel natürlich als Christ nicht so anerkennen, nicht? Nicht nur, dass er das als Christ nicht anerkennen kann, sondern ich glaube, das Entscheidende bei ihm ist, dass für ihn mit dem, dass sich das Christentum zumindest für die europäische Region als konstitutives Prinzip durchsetzt, anerkannt wird, dass Wesen, die denen bestimmte Akzidenzien zugesprochen werden, als Menschen bezeichnet werden und für diese, unangesehen ihres Standes, ihrer Herkunft, dass diese als gleich vor Gott angesehen werden. Also das Christentum verkündet sozusagen das, was dann im bürgerlichen Staat, im Recht, in der Bestimmung des Menschen als einer Person formuliert wird. Nämlich, dass alle frei formelfrei und gleich sind. Das hat das Christentum im Hinblick auf Gott, unangesehen der gesellschaftlichen Realität, formuliert. Alle Menschen sind gleich und frei vor Gott. Deshalb macht er auch diese Formulierung, diesen in den Formulierungen den Unterschied. Er sagt zunächst, die christliche Religion ist die Religion der absoluten Freiheit und nur für den Christen gilt, der Mensch als solcher in seiner Unendlichkeit und Allgemeinheit. Hier spricht er noch von dem Menschen als Menschen. Was dem Sklaven fehlt, das ist die Anerkennung seiner Persönlichkeit. Das Prinzip der Persönlichkeit aber ist die Allgemeinheit. Der Herr betrachtet den Sklaven nicht als Person. Und hier hat er den Begriff der Person, wie er dann später im bürgerlichen Recht bestimmt wird. Dass nämlich der Mensch über sich selbst frei verfügt, an sich selbst sozusagen sein Eigentum hat und in der Verfügung über sein Eigentum frei ist. Und in dieser Hinsicht sind alle Menschen, sofern sie bürgerliche Subjekte sind oder Personen, formell frei und gleich. Jeder verfügt über sich als sein Eigentum. Und das ist die Voraussetzung für das, was dann für die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist, nämlich das Abschließen eines Arbeitsvertrages. In dem Arbeitsvertrag begegnen sich zwei Subjekte, die frei sind und jeweils über Eigentum verfügen. Die eine Seite über sich als ihr einziges und alleiniges Eigentum, das sie veräußert, und die andere, die ein Interesse hat an diesem Eigentum, an dem Gebrauch dieses Eigentums, nämlich der Arbeitskraft. Ja, dies ist in der Antike natürlich schon teilweise vorweggenommen worden in der Stoa. Nicht so, einige der Stoizisten waren ja der Auffassung, dass Sklaverei nicht sein soll, obwohl sie teilweise selber noch Sklaven hielten. Also das war dann zwar theoretisch anerkannt, aber noch nicht praktisch sozusagen. Und der ganze Hellenismus, also die späte Antike, griechisch-antike Philosophie und die römische Philosophie war ja für das Christentum auch bestimmend. Paulus war ja ein Grieche, nicht? Und hatte die hellenistische Philosophie rezipiert, nicht? Insbesondere wohl auch die Stoa. Mhm. So hat er ja auch die jüdische Philosophie transformiert, nicht? In einem sehr körperleibfeindlichen Sinne. Nicht? Und dadurch ist auch zustande gekommen eine Auffassung, die so etwas wie Freiheit und Gleichheit mehr in den geistlichen Bereich, also in Bezug auf Gott, interpretiert. Das ist im Judentum, sind die Forderungen ja höher. Nicht? Da soll ja die Gleichheit und Freiheit in der Welt geschehen. Auch insgesamt, die Erlösung ist ein innerweltliches Geschehen und nicht ein bloß geistliches Geschehen. Das ist also das, was Judentum und Christentum, also nach den Worten von Scholem, Gershom Scholem, der letzte Aufsatz aus den Grundbegriffen des Judentums, nicht, thematisiert, also diesen unterschiedlichen Begriff der Erlösung in einschlägiger Art und Weise. Und das spielte ja nochmal später eine Rolle, aber nur als Anmerkung jetzt in der Französischen Revolution selbst, wenn man an so Blanqui etc. sich ansieht, die ging ja auch darauf, nicht nur bei einer formellen Freiheit und Gleichheit der Menschen stehen zu bleiben, sondern die forderten die Herstellung realer Gleichheit und Freiheit. Also in der Französischen Revolution, die die Voraussetzung darstellt für die Formulierung dessen, was dann Hegel feiert in den Grundlinien der Philosophie des Rechts als endlich wird sozusagen die gesellschaftliche Wirklichkeit an ein Prinzip, nämlich ein Prinzip des Rechts gebunden, und das ist das Prinzip der formellen Freiheit und Gleichheit der Menschen als Person. Das wurde in der Französischen Revolution vom Prinzip her schon kritisiert als unzureichend im Hinblick auf, in Anführungszeichen, die Herstellung von vernünftigen Verhältnissen. Ja, das ist etwas, was in dieser Tradition ja auch stehend in der französischen Aufklärung Marx dann ja auch weiterverfolgt hat. Richtig. Auch wenn er keine eigenständige politische Kritik oder eine Kritik der Politik geschrieben hat, nicht? Der Buchtitel Kritik der politischen Ökonomie besagt ja noch etwas, dass es auch eine Kritik der Politik ist, nicht? Dass es neben der ökonomischen Wertform natürlich auch eine politische Wertform gibt. Nicht? Und ich möchte noch einmal einen Schritt zurück, bevor wir noch auf Marx zurückkommen. Indem das Hegel des Christentums sozusagen zitiert, um festzustellen, dass in ihm ein Prinzip formuliert wird, das dann in säkularer Gestalt konstitutiv ist für die bürgerliche Gesellschaft, drückt sich aber auch schon aus, dass er damit einverstanden ist, dass es keine Herrschaft von Menschen über Menschen gibt. Denn wenn alle Menschen gleich vor Gott sind, zunächst die Menschen, als Gleiche gelten, dann stellt sich sofort die Frage danach, wodurch kann sich Herrschaft von Menschen über Menschen überhaupt legitimieren? Das ist ein Gedanke, der dann wiederum ein Stück weit verloren geht, beziehungsweise an Bedeutung verliert, weil Hegel natürlich dann für die bürgerliche Gesellschaft auch feststellt, dass es so etwas gibt wie ein Herrschaftsverhältnis. Wenn man dann in der Phänomenologie des Geistes sich nämlich genauer anschaut, einerseits das Kapitel über Herr und Knecht und dann das darauffolgende Kapitel über das unglückliche Bewusstsein, dann beschreibt er ja auch, dass es noch sehr wohl ein Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen gibt, das aber der Idee nach eigentlich gar nicht mehr sein soll. Ja, gerade die Phänomenologie des Geistes thematisiert ja im Kapitel Selbstbewusstsein, nicht? Die ja damit beginnt, dass der Herr in der Lage ist, durch das Herr- und Knechtverhältnis sich von der Natur zu distanzieren, zu einem Gedanken der Freiheit kommt. Allerdings losgelöst von der Natur, weil die Aufbereitung der Natur überlässt er dem Knecht. Nicht? Und sobald dies reflektiert worden ist, und diese Kapitel sind ja Stoizismus, nicht? Da hat Hegel dann gesehen durchaus, dass das da schon vorweggenommen worden ist. Nicht? Unglückliches Bewusstsein, das ist ja so Augustinismus oder sowas Ähnliches. Nicht? Und die andere Auffassung, die da noch ist, ist ein Skeptizismus oder... ja, wie kann man das noch nennen? Also... ja. Alles in Frage stellt, nicht? Nihilismus könnte man das nennen. Das sind die Formen, also von Selbstbewusstsein, die knechtische Formen des Selbstbewusstseins sind. Und knechtisch sind sie, weil die allgemeine Anerkennung eines jeden von jedem noch nicht realisiert ist. An der Stelle könnten wir dann nochmal versuchen zu thematisieren, was diese Begriffe Allgemeines, Besonderes und Einzelnes sozusagen jetzt für die Gegenwart noch an Bedeutung haben. Worin besteht das Allgemeine, gegenwärtig? Was macht dieses Allgemeine? Gibt es überhaupt so etwas wie ein Allgemeines? Wenn ja, wie wäre es zu bezeichnen? Was wäre heute unter Besonderheit und unter Einzelnen oder dem Einzelnen oder Einzelheit zu verstehen? Ausgehend nochmal von dem, was zu Beginn der Sendung eingeführt wurde, nämlich dem Hinweis auf Marx und dem, dass diese Gesellschaft sich letztendlich erhält, dadurch, dass sich ein Allgemeines in Gestalt des Wertgesetzes permanent selbst setzt und reproduziert, dadurch, dass die Bedingungen für die Produktion von Wert gesetzt werden, in dem Aspekt könnte man sagen, ist das, was ich als Besonderheit oder auch im Unterschied zur Besonderheit als Einzelheit setzt, ist bloßer Schein. Weil jeweils nur das Mittel, wodurch und vermittelt, durch das sich dieses Allgemeine selbst erhält. Die Subjekte können von ihrer Besonderheit, wie Hegel es formuliert hat, in den Grundlinien der Philosophie des Rechts nicht lassen. In den Grundlinien der Philosophie des Rechts sagt er, Zitat, die Besonderheit ist das Ausschweifende und Maßlose und die Form dieser Ausschweifung selbst ist maßlos. Ebenso ist aber auf der anderen Seite die Entbehrung und Not ein maßloses und die Verworrenheit dieses Zustandes kann zu seiner Harmonie nur durch den gewältigenden Staat kommen. Das heißt, die Besonderheiten, das versteht Hegel an dieser Stelle unter Besonderheiten, sind diejenigen, die darauf bestehen, ihre Bedürfnisse gegen den Willen oder gegen die Bedürfnisse anderer zu befriedigen und die darin sozusagen die Realisierung ihrer Freiheit sehen. Diese Form der Befriedigung der Besonderheit erzwingt sozusagen einen gewalttätigen, allgegenwärtigen Staat, der dafür sorgt, dass es quasi nicht zu einem Bürgerkrieg kommt. Das ist ein Gedanke, der seit Hobbes formuliert worden ist von Rousseau, in abgeflachter Version, auch weiterhin vertreten wird, auch von Locke, nicht? In abgeschwächter Form, so gesehen, dass es nur noch intermediäre Instanzen gibt, nicht? Und schon im Naturzustand so Moralität, nicht? Bei Hobbes ist das ganz flach gefallen. Ganz weggefallen. Aber was jetzt die bürgerliche Gesellschaft als globale angeht, nicht, da konnte Hegel und Hobbes auch schon nicht sich vorstellen, dass es so etwas wie einen Weltstaat dann gäbe. Und was Marx da übergreifend der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat nennt, nicht, geht ja auch auf eine Weltgesellschaft, nicht, die auf ökonomischen Relationen basiert, die so etwas wie einen substanziellen Staat immer mehr relativieren. Nicht? Auch der Staat ist natürlich in die Weltgesellschaft eingebunden und kann nicht unabhängig von dem ganzen Relationsgefüge handeln. Es sind sozusagen auch Fragmentierungen eines globalen Systems, nicht? Verdinglichungen, auf die man sehr leicht hineinfallen kann, nicht? Und dann den sozusagen Prognosen und Versprechungen der Politiker dann glaubt, nicht? Die meist leere Versprechungen sind, weil ihr Handeln abhängt von Dimensionen, die sie gar nicht mehr in dem Griff haben. Nicht nur nicht im Griff haben, sondern die sie womöglich selbst gar nicht überblicken. Aber nochmal zurück, ich denke, dass zunächst mal, es gibt noch Staaten und die Funktion der Partikularstaaten besteht auf der einen Seite ja darin, dass sie ihr Klientel, ihre Bevölkerung durch die in den jeweiligen Partikularstaaten geltenden Gesetze, sprich Werte und Normen, disziplinieren in der Gestalt, dass nicht jeder einfach seinen Bedürfnissen gemäß lebt, sich befriedigt. Deshalb gibt es eben auch Polizei, Staatsanwaltschaften, alles weiter. Sonst könnte ja in Anführungszeichen jeder tun und lassen, was er will. Aber ich sehe gerade auf die Uhr, ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen und hier ist ja auch ein Einschnitt, wo wir noch weiter diskutieren können über Fragen des Staates, der Globalisierung und diese Dinge. Aber zum Schluss möchte ich doch nochmal Max Dölemans Jakobs Traum, nicht? Das ist das Stück, das dem Album seinen Namen gegeben hat. Das möchte ich doch nochmal zum Hören geben. Max Dülemann freut sich übrigens immer, wenn er mal im Radio zu hören ist. Und ist da sehr dankbar für.